1. Das Wort des Herrn erregt mich erneut mit einer wichtigen Botschaft. 2. Menschensen, erklär deinen Landsleuten, dass die Bewohner eines Lands einen Wachter ernennen, wenn ich ein hier mit dem Schwert gegen sie sende. 3. Wenn dieser Wachter die Gefahr kommen sieht, muss die Person blazen die gesamte Bevölkerung rechtzeitig vor dem Angriff zu warnen. 4. Falls jemand den Warnschall hört, in jedoch ignorierten dangetotet Word, tragt die Alleinige Verantwortung für seinen eigenen Tod. 5. Der die Warnung zwar vernommen, aber nicht darauf reagiert hat, ist selbst schuld, wer jedoch die Warnung ernst nimmt, rettet sein Leben. 6. Wenn der Wachter jedoch die Gefahr erkennt und nicht warnt, tragt die Verantwortung für den Tod der Opfer, obwohl dies wegen ihrer eigenen Sünden sterben. 7. Dich, Menschensohn, habe ich zum Wachter für Israel ernannt. Damit du mein Wort hörst und das Volk in meinem Auftrag vor den Konsequenzen warnt. 8. Wenn ich einem Gottlosen den Tod ankündige und du ihn nicht vor seinem Verhalten warnst, wird zwar für sein Schuld sterben, aber ich werde dich für seinen Tod zur Rechenschaft ziehen. 9. Falls du den Gottlosen jedoch gewarntest und sich trotzdem nicht andet, wird aufgrund seiner Schuld sterben, warin du dein eigenes Leben gerettetest. 10. Du sollst den Israeliten sagen, dass sie sich über ihr Sünden beklagen und befürchten, unter der Last ihrer Verfehlungen zu grund zu gehen. 11. Versichere ihnen, dass ich kein Freude am Tod der Gottlosen habe, sondern mochte, dass sie ihr Verhalten ändern und leben, die Schuld vor der ich sie eindringlich zur Umkehr auf. 12. Erklär deinen Landsleuten, dass die früher gerechtigkeit eins Menschen in nicht rettet, wenn Sundheit, und die Bosheit eins Reugen in nicht zu vollbringt, wenn umkehrt. 13. Wenn ich einem gerechten das Leben versprech, o sich aber auf sein bisherigen Taten verlässt und unrecht beget, wer denn sein guten Taten nicht mehr berücksichtigt. 14. Wenn ich hingegen einem Gottlosen den Tod ankündige und sich von seinen Sünden abwendet, im Vortrag gerecht und aufrichtig zu handeln. 15. In dem Fande zurückgibt, Robgott erstattet und nach den lieben spendenden Gesetzen lebt, one unrecht zu tun, dann wird guesem Leben bleiben. 16. Kein seiner früheren Sünden wird im angerechnet werden, der nun gerechtigkeit und recht ubt, was im das Leben sichert. 17. Denik behaupten den Landsleut, mein Handeln sei ungerecht, obwohl es in Wirklichkeit eigenes Verhalten ist, das jede Grundlage entbehrt. 18. Wenn ein Gerechter sein Rechtschaffenheit aufgibt und beginnt, unrecht zu tun, wird konsequenterweise aufgrund dieses Fehlverhalten sterben. 19. Wenn sich jedoch ein Gottloser von seiner Bosheit abwendet und stattdessen recht und gerechtigkeit praktiziert, wird genau dieselbe Leben bleiben. 20. Obwohl behauptet, mein Weg sei nicht richtig, wird ich jeden von euch, Haus Israel, ausschließlich nach seinem individuellen Handeln beteilen. 21. Im 11. Jahr unseres Exils, am 5. Tag des 10. Monats, kam ein Flüchtling aus Jerusalem zu mir und berichtet, dass die Stadt erobert worden sei. 22. Am Abend wurde Ankunft des Flüchtlings hat die Hand des Herrn mich berührt und mein Stummheit gelost. So dass ich wieder sprechen konnte, als sie eintraf. 23. Daraufhin empfing ich ein weitere Botschaft vom Herrn, die folgendermaßen lautet. 24. Menschensohn, die Bewohner der Ruinen in Israel behaupten, dass sie als will das Land besitzen sollten, da Abraham es bereits als Einzelperson erhielt. 25. Antwort ihnen, dass der Herr fragt, why sie das Land besitzen wollen, warend sie fleisch mit Blut essen, Gottsen anbeten und Blut vergießen. 26. Verlust du auf your Waffen, beget abschulisch Taten und missaktet die Ege, weshalbis unvorstellbar ist, dass das Land rechtmassig besitzt. 27. Sage ihnen Jutlich, dass die Bewohner der Ruinen durch das Schwert fallen werden, warin die Menschen auf dem Feld von Wilden. Tyren gefressen werden. 28. Ich werde das Land in ein Volage wust verwandeln, wo durch sein Stolzer Hochmut endet und die Berge Israels so einsam werden, dass niemand sie mehr überquert. 29. Sie werden erkennen, das ich der Herr bin, wenn ich das Land aufgrund ihrer abscheulichen Taten, die sie begangen haben, vollständig verwüst. 30. Menschen, den Landslut reden überall über dich und fordern einander auf, die neuesten Botschaften zu hören, die vom Herrn ausgehen. 31. Sie kommen in Scharen zu dir und horen den Wort aufmerksamen, weigern sich jedoch beharrlich, danach zu handeln, das ihnen ihren eigenen Vorteil suchen. 32. Für sie bist du lediglich wie ein Sänger mit einer schönen Stimme, dessen Lieder man gern hört, one jedoch die Absicht zu haben, die Botschaft am zu setzen. 33. When jedoch als eintrifft, was ich angekündigt habe, und es wird zwei Fellows geschehen, werden sie endlich erkennen, dass tatsächlich ein Prophet unter ihnen war.